Hörtext 3. Zum Thema Language Train. Junge Leute, die mehr über Kulturen und Sprachen in Europa wissen wollen, können seit dem 1. April beim Language Train mitmachen. Language Train ist ein europäisches Fremdsprachenspiel quer durch Europa. Die Jugendlichen sind zwischen 16 und 21 Jahre alt und kommen aus verschiedenen europäischen Ländern. Sie nehmen zunächst an der ersten Runde von Language Train teil. Dabei können sie 8 Wochen lang auf der Online-Plattform im Internet 70 Fragen über Land und Leute in Europa beantworten. Die Fragen gibt es in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Niederländisch. Die 5 besten Spieler aus jedem Land gewinnen eine Reise von Prag nach Amsterdam in den Sommerferien. Auch hier müssen die Schüler dann wieder Aufgaben lösen. Wie zum Beispiel, wer interviewt die meisten Franzosen in Frankfurt? Die Ergebnisse könnt ihr im Radio U2 hören und auf der Homepage u2.de ab September sehen und lesen. Das war's schon wieder. Ihr hört uns nächste Woche Montag wieder. Schönes Wochenende!